Mein Thema heißt heute sportlich glauben. Sag mal sportlich. Ich weiß, hier sitzen viele Männer, Frauen weiß ich nicht, aber Männer, die Sport mögen. Ich persönlich mag keinen Sport. Ich mag keinen Sport, ich mag Bewegung. So vor allem in der Kirche. Beim Lobpreis, weißt du, das ist das, was ich mag. Oh, und das ist schön, wenn wir uns bewegen können in der Gegenwart Gottes. Aber auch sonst im Leben, ich gehe sehr gerne spazieren, jeden Tag, wenn ich Zeit habe und ich versuche dazu Zeit zu haben. Ich glaube an das, was die manche Leute sagen. Nimmt mir nicht übel, alle Fitnessfans, aber Sport ist Mord. Nein? Nein? Okay. Es bleibt dir überlassen. Aber es war der Winston Churchill, der bekannte Churchill, der sagte, mein langes Leben verdanke ich dem Sport. Punkt. Ich hatte nämlich mit dem Sport nichts zu tun. Was er sagen wollte, er hat langes Leben gehabt, weil er nichts mit Sport zu tun hatte. So, vielleicht ist das manchmal wirklich wahr, vor allem bei solchen kämpferischen Dingen. Aber Bewegung ist immer gut und da gebe ich jedem recht. Kann auch jeder dazu Amen sagen? Amen. Bewegung ist immer gut, Bewegung ist gesund und das ist das, was ich glaube. Aber vor allem, was ich glaube, dass unser Glaube sportlich sein muss. Dass unser christliches Leben sportlich sein muss. Und das natürlich im geistlichen Sinne auch. Ne? Dass wir uns bewegen müssen, wenn wir als Christen gesund sein möchten. Kann jemand einmal sagen? Bewegen im Glauben. Darum geht es heute. Eine ganz schwere Frage an unsere Kinder hier vorne. Wie heißt unsere Gemeinde? Nicht lange denken, schnell. Alpha und Omega. A und O, so sagen manche. Ganz kurz und einfach. A und O. Und das gefällt mir so sehr. Der Name ist ein Programm. Unser Name ist unser Programm. A und O. Und ich habe diesen Namen vom Herrn bekommen. Weißt du, ich habe, als ich noch Jugendlicher war, wusste ich bereits, wie die Gemeinde heißen wird. Die Gemeinde gab es noch gar nicht. Und ich war auch noch nicht Pastor. Aber ich wusste bereits den Namen für die Gemeinde, die ich irgendwann später gründen werde. Gott hat mich als Pastor berufen, das wusste ich schon mit 17 Jahren oder mit 16 sogar, als ich die Taufe im Heiligen Geist bekommen habe. Dann hatte ich dieses Ziel vor mir und ich wusste auch, ich werde Gemeindegründer sein, nicht einfach Pastor. Und nicht so wie manche Leiter heute Gemeinde gründen, anstatt auf die Straße zu Nichtchristen zu gehen, um da Menschen zu retten, gehen sie zu Christen und versuchen sie aus ihren Gemeinden zu retten und laden sie ein in ihre Gemeinde, versammeln sich ein Haufen von Christen und sagen, hey, das ist jetzt meine Gemeinde. Aber weißt du, ein Haufen von Christen ist noch keine Gemeinde. Ein Haufen von Christen bleibt ein Haufen von Christen, egal ob die Leute dazu sagen Gemeinde oder nicht, weil es ist Gott, der die Gemeinde gründet durch Menschen, die dazu berufen sind. Und das ist wirklich eine ganz schwere, eigentlich Verantwortung, nicht leichte Verantwortung. Und Gemeinde zu gründen ist kein leichter Job, es ist eine harte Arbeit. Und ich wusste, meine Gemeinde wird von null auf aufgebaut, sie wird von Nichtchristen aus Nichtchristen bestehen, die dann Christen werden. Und so sein, sollte es sein nach der Bibel, so hat es Apostel Paulus vorgemacht. Und so betete ich damals und fragte Gott nach dem Namen für diese imaginäre Gemeinde, die noch gar nicht gab. Und Gott sagte mir diesen Namen, ey, sie soll Alpha und Omega heißen. Aber nicht deswegen mag ich diesen Namen, sondern dieser Name bewegt mich sofort und sagt mir, ich bin auf dem Weg. A und O, von A nach O, das ist ein Weg. Der Name ist unser Programm. Wir sind alle auf dem Weg. Und du hast heute gesungen mit uns zusammen. Ein Weg, ein Ziel, ein Gott, der Leben gibt. Ey, wir sind auf dem Weg. Und das ist das, was mich auch begeistert. Ich bin auf einer Reise. Ich bin auf einem Weg von A nach O. Ich bin nicht in einem Kreis. Ich drehe mich nicht in einem Kreis, sondern ich habe ein Ziel und ich habe einen Weg. Ich weiß, wo es lang geht. Halleluja! Das ist das Schöne am Christentum. Wir haben unseren Anfang, aber wir haben auch unser Ziel. Wir haben auch Schluss. Halleluja! Wir haben diese Ziellinie, wovon wir träumen. Ich träume von einem Ziel. Ich weiß, wo mein Ziel ist. Wir haben natürlich Zwischenstationen, aber jeder von uns muss das Ziel kennen. Und wir sind auf einer Reise. Halleluja. Ey, es ist sowas von Wertvolles, in seinem Leben ein klares Ziel vor Augen zu haben. Denn ich sehe, wie manche Leute einfach ihr Leben verprasseln, vergeuden, weil sie kein Ziel haben. Sie denken, ja, ich bin einfach da. Ich bin einfach da. Ich weiß nicht, woher. Einfach da. Und so lebe ich einfach so, wie es ist. Und das ist ein Leben ohne Ziel, ohne Sinn. Aber wenn du auf dem Weg bist, dann ist die wichtige Voraussetzung, dass du gehst, wenn du das Ziel erreichen möchtest. Ganz einfache Wahrheit. Wenn du das Ziel erreichen willst, musst du gehen. Amen. Du bist in der Gemeinde, also musst du gehen. Jeder, der in Alpha und Omega Gemeinde ist, muss sich bewegen. Das ist das, was das Programm bedeutet. Wir bewegen uns. Sonst wirst du den Anschluss versäumen irgendwann. Und auf dem Weg sollst du nicht nur gehen, sondern manchmal auch laufen. Laufen. Okay? Oh, und das ist sportlich Glauben. Sonst verpasst du den Zug. Du sagst, ich habe mich bekehrt. Super, was ist weiter? Wie geht es weiter in deinem Leben? Ich habe mich taufen lassen. Oh, super, schön. Wie geht es weiter aber in deinem Leben? Ich habe die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Halleluja, du preist den Herrn in neuen Zungen. Wie geht es aber weiter? Ich habe einen Dienst in der Gemeinde. Herrlich. Wie geht es aber weiter? Es wird immer weiter gehen in deinem Leben. Es wird immer weiter bis zum Ziel gehen und es soll auch immer weiter gehen. Und das ist das Schöne. Ich habe ein großartiges Ziel. Du hast ein großartiges Ziel in deinem Leben. Aber erstmal gehen. Und gehen, ihr Lieben, gehen heißt auch fallen. Amen. Gehen heißt auch ab und zu manchmal stolpern und sogar fallen. Und das gehört zum Gehen dazu. Bewegung ist implizit auch fallen. Du wirst fallen. Und jeder von uns, der hier sitzt, war am Anfang seines Lebens ein Loser. Du bist zigmal gefallen, bevor du angefangen hast, richtig zu gehen. Amen. Als Baby. So, jeder wird fallen, jeder kann fallen und es ist nicht schlimm. Du kannst stolpern, das ist kein Problem. Halleluja. Aber Hauptsache, du stehst wieder auf und gehst weiter. Kann jemand Amen sagen? Du stehst wieder auf und gehst weiter. So, Bewegung bedeutet auch fallen können. Du wirst Niederlagen erleben. Oh, ich habe genug Niederlagen erlebt. Und man muss damit auch zurechtkommen können und dann wieder aufstehen. Nicht liegen bleiben. Du hast gestolpert, super, jetzt steh auf, Amen. Du bist müde geworden, gut, leg eine Pause ein, aber vergiss nicht, du bist auf dem Weg. Wir gehen weiter. Pause, aber dann geht's weiter. Halleluja. Yes. Wir müssen sportlich glauben. Aufstehen und gehen. Weil ich das Ziel liebe. Ich mag das Ziel, großartiges Ziel. Und ich mag dieses Ziel mehr als alles andere. Mehr als alles andere, was die Welt mir bietet, was auf der Welt überhaupt gibt. Und wir Christen sagen niemals, der Weg ist das Ziel. Es klingt so philosophisch, aber so ein Schmarrn, ist so ein Blödsinn. Der Weg ist dein Ziel. Das sagen die Buddhisten. Die wissen anscheinend, dass sie sich im Kreis drehen die ganze Zeit. Das ist ihr Schicksal, leider. Deswegen haben sie auch Gebete, nicht Gebete, sondern Gebetsmühlen, weißt du? Sie gehen so und die Gebetsmühlen drehen sich. Die nächste. Und dann sind sie glücklich und zufrieden ist die Seele in Nirvana gleich, weißt du? Weil die Gebete, die da geschrieben sind auf diesen Mühlen, für sie schon gebetet werden. So ein Schmarrn. Ich freue mich, dass wir auf dem Weg sind, dass wir ein Ziel haben, dass wir uns nicht im Kreis drehen. Das kann die Maus in ihrem Käfigrad sagen. Mein Ziel ist der Weg. Stimmt? Die Maus, die kann das sagen. Aber ich bin nicht so blöd wie eine Maus. Halleluja. Weißt du, wir sind heute Morgen ins Auto gestiegen und ich habe zu meiner Frau nicht gesagt, unser Ziel ist unser Weg. Wir fahren jetzt nach nirgendwo. Wir kommen nirgendwo an. Irgendwann kommen wir in nirgendwo an. So blöd muss man bescheuert sein, um sowas zu glauben, oder? Aber so glauben tatsächlich Millionen von Menschen da draußen. Ich bin aus nirgendwo und komme nach nirgendwo. Wow. Du armes Wesen. Wie kannst du mit so einer Last leben überhaupt, ohne zu wissen, woher und wohin? Wow, so ein Schicksal. Wie eine Maus im Käfigrad. Aber wir sind nicht so blöd. Ich denke, jeder von uns möchte ein Ziel haben und das ist schön. Du steigst in ein Taxi und du sagst doch nicht dem Taxifahrer, wir fahren heute nach nirgendwo. Der Weg ist unser Ziel. Da zeigt ein Vogel, oder? Spinnst du? Komm, raus mit dir. Jeder vernünftige Mensch möchte ein Ziel haben und du auch. Amen. So, und unser Ziel liegt da oben. Halleluja. Das ist das Ziel. Mein Ziel, dein Ziel. Wir möchten da oben sein. Und das ist das Schöne. Wir leben hier aktiv, aber unser Ziel liegt außerhalb von dieser Erde. Und unsere Gemeinde hat diesen perfekten Namen, A und O. Und Jesus heißt selbst so. Er sagt, ich bin A und O. Deswegen mag ich diesen Namen, A und O. Deswegen bin ich verliebt in Jesus, weil er ist A und O. Amen. Er hat den Anfang gelegt. Er hat alles hier begonnen und er macht auch Schluss. Halleluja. Er macht auch Schluss mit dieser Erde. Er räumt hier alles auf. Halleluja. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. A und O. Halleluja. So, und du hast angefangen. Wir sind angefangen. Wir haben den Start gemacht. Und ein guter Start ist absolut wichtig. Aber viel wichtiger noch ist ein guter Schluss. Stimmst du da mit ein? Ein guter Schluss ist noch wichtiger als ein guter Start. Und jeder Läufer hat ein Ziel, diese Ziellinie. Und wir bewegen uns mit Jesus auf das Ziel hin. Von A, was ist A? Deine Bekehrung. A, meine Bekehrung. Das ist der Anfang. So, und was ist dann? Okay, dann kommt die Taufe. Was ist dann? Dann gibt es noch weitere Schritte. Aber schlussendlich, A muss nach O kommen und das ist der Himmel. Ich bin auf diesem Weg schon, ja, läppische 33 Jahre. Vielleicht bist du nicht mal so alt. Wie lange bist du schon auf dem Weg mit Jesus? Ist auch nicht wichtig. Aber wichtig, dass du ankommst. Und je länger du auf diesem Weg mit Jesus bist, desto abenteuerlicher wird deine Reise sein. Du wirst manche Dinge erleben, die du nicht begreifst, ich auch nicht. Und wir gehen trotzdem. Wir glauben nicht nur, sondern wir gehen. Wir gehen. Viele Menschen glauben, aber werden niemals ankommen, weil sie sich im Kreis drehen. Sie bewegen sich vielleicht, aber im Kreis. Man muss gehen mit dem Ziel vor Augen, also sportlich glauben. Sportlich bedeutet, ich habe ein Ziel. Amen. Wenn du auf der Laufbahn läufst, kennst du die Laufbahn oder gehst, dann schaust du auf die Ziffer, die da runterdrehen, Kilometerzahl oder Kalorien. Bei den Frauen ist es Kalorien. Ja. Okay, das ist wenigstens ein Ziel. Aber wenn jemand draußen läuft, der hat eine Ziellinie im Kopf und der möchte als Erster da sein. So, jeder Sportler hat ein Ziel. So, sportlich glauben ist kein Wunschdenken, sondern das ist das, was wir tatsächlich haben müssen. Und du musst dich im Glauben bewegen. Du sollst glauben, aber nicht irgendein Schmann glauben. Viele glauben an irgendwas. Ich glaube, ich möchte ein Stück Kuchen essen. Ja? Ist auch ein Glaube. Aber ich glaube an das Ziel. An das Ziel, was Gott uns gesetzt hat und uns versprochen hat. So, und im Glauben gehen bedeutet, Ziel zu haben. Das Erste. Amen. Im Glauben gehen bedeutet, Veränderung zu erleben. Veränderung zu erleben. Wenn du gehst, dann siehst du irgendwas anderes, irgendwas Neues. Okay, dann siehst du irgendwelche neue Gegenstände, Menschen. Und wenn du auf der Reise bist, dann siehst du auch Städte und so weiter und so fort. Es ist ein Abenteuer. Im Glauben bedeutet, Erfahrungen zu sammeln mit Gott. Im Glauben bedeutet, geistlich fit zu sein. Im Glauben gehen bedeutet, geistlich fit und nicht fett zu sein. Fit oder fett. Ist ein Unterschied, oder? Man kann aber auch fett sein im Glauben. So, und davon möchte ich kurz reden. Ich war vor ein paar Monaten war ich in den USA. Und es gibt da ein lang bekanntes Problem. Übergewichtige Menschen. Das ist normal irgendwie schon geworden. Aber warum ist das so? Die Ursache Nummer eins ist, die Menschen gehen kaum. Sie bewegen sich zwar, aber sie fahren. Das ist ihre Bewegung. Im Auto. Ich denke, selbst zu den Briefkasten würden sie lieber fahren als gehen. Das ist das, was die Amerikaner so gerne mögen, immer fahren. Ich wollte spazieren gehen, wie immer morgens, und ich versuchte spazieren zu gehen, aber es gab keine Fußgängerwege. Du kannst nicht gehen. Du musst fahren. Überall sind Autos. Und als wir spazieren gegangen sind mit Helene, da schauten die Fahrer so und haben die einen Knall oder was? Die gehen. Ey, das ist ein Problem und Menschen werden immer fetter. Menschen werden übergewichtiger. Und das ist das, was die Christen auch machen. Viele sind im Glauben nicht fit, sondern fett geworden, weil sie sich im Glauben auch nicht bewegen, nicht Ziel haben. Und dieser Glaube ist zwar hier, aber nicht in Bewegung umgesetzt. Und Gott sagte über sein Volk einmal, ihr Herz ist fett geworden. Fettes Herz, ein Riesenproblem. Fett im Herzen, wow. Weißt du, wenn man viel aufnimmt und du hast heute zum Beispiel eine kalorienreiche Predigt. Du bekommst heute eine Kalorienbombe, wenn du willst. Aber wenn du das nicht umsetzt, wird es hier abgelagert, irgendwo abgespeichert, aber nicht umgesetzt im Leben. Es bleibt so, wie es ist. Ein Tag nach dem anderen, dann kommt die nächste Predigt, nächster Sonntag oder Mittwoch. Und du sitzt wieder da, okay, 30 Minuten, 40 Minuten, 45 Minuten, 50 Minuten vorbei. Du hast irgendwas aufgenommen, es hat auch gut getan. Weißt du, wenn du isst, dann ist es eigentlich ein gutes Gefühl. Aber wenn man das dann später in, dem Tag nicht umsetzt, in der Woche umsetzt, dann hast du plötzlich Fett. Was ist Fett im Glauben? Du wirst wählerisch. Du wirst plötzlich wählerisch. Du suchst die geistliche Speise aus. Du suchst die Prediger aus. Du beginnst die Gemeinden zu vergleichen. Man versucht irgendwas Bestes, Besseres, Schöneres rauszufinden. Und man versucht auch die Diener Gottes zu kritisieren. So, und der Lobpreis war nicht so gut heute. Und du wirst dann Noten ausstellen für die Predigt, für den Lobpreis, für dieses, für jenes. Oh, wie soll ich das schon heute? Was soll das bitte? Okay. Mehr Power bitte. Okay. Und dann sitzt der Mensch da und sagt, ich bin aber nicht zufrieden. Weißt du warum? Weil dein Herz fett geworden ist. Weil du etwas schon reingefressen hast und sich nicht bewegst. Also du musst fit sein. In Jesu Name. Amen. Nicht fett, sondern fit. Okay, du musst sportlich glauben. Sportlich glauben heißt in Bewegung sein. So, ich muss jetzt auch viel gehen, viel laufen. Mein Arzt hat mir gesagt, ich muss laufen, ich muss gehen. Und eigentlich mag ich auch das. Aber wenn du müde bist, dann möchtest du am liebsten sitzen. Ich bin müde. Ich bleibe heute zu Hause. So, also Gottesdienst ist da. Aber du sagst, ich bin müde geworden. Wenn du geistlich müde bist, dann magst du tatsächlich eins, sitzen. So ist es auch mit physischem Müdesein. Und ich habe viele Christen erlebt, die haben gut gestartet. Die waren begeistert, die haben einen Dienst angefangen. Die hatten Feuer und Flamme. Aber dann plötzlich wurden sie müde. Irgendwann beginnt so eine Phase in jedem Leben. Du wirst müde oder du wirst abgelenkt. Auch durch gute Dinge werden wir abgelenkt. Ehemann ist da. Verlangt nach Aufmerksamkeit. Dein Kind ist da. Er braucht auch deine Fürsorge. So viele Dinge. Das Geschäft vielleicht hast oder Business. Und diese Dinge lenken dich ab. Und dann bleiben diese Christen stehen. Erstmal stehen. Und dann setzen sie sich hin. Sie sind müde geworden. Und dann plötzlich aus dieser Pause, die wollten nur eine Auszeit nehmen. Auszeit, sagt man. Ich nehme Auszeit, aber aus der Auszeit wird Eiszeit. Eiszeit. Und weißt du, aus der Eiszeit kommt der Tod. Wenn du im Eis bist oder im Schnee, dann schläfst du ganz schnell ein. Ich weiß das. Ich habe schon ein paar Mal versucht, ich bin geboren im Nordrussland und da ist sehr viel Schnee. Und wenn du müde bist und versuchst zu schlafen im Schnee, wirst du nie aufwachen. Bist tot. Am nächsten Morgen wird man dich ausgraben, abkratzen vom Eis. So, geistlicher Tod kommt so langsam und bemerkt. Wenn man so einfach stehen bleibt, kurze Auszeit nimmt, aber dann plötzlich kommt der Tod. Ey, Langeweile in Jesus ist bereits tot. Langeweile in Jesus ist der Anfang vom Ende. Wenn jemand Langeweile verspürt mit Jesus, ey, da musst du plötzlich schnell aufstehen, da musst du fasten, da musst du beten, musst du sagen, Gott, was ist los mit mir? Ey, ich kann mich nicht mehr freuen am Lobpreis. Was ist das? Da ist bereits ein Tod im Gange in deinem Leben. Also steh auf, wach auf, bete. Komm und lass für dich beten, wenn du sowas verspürst. Aber Glaube hat nichts mit Sitzen zu tun. Glaube hat immer was mit Bewegung zu tun. Amen. Also Bewegung ist die Voraussetzung für dein Wachstum und für gesundes Leben. Und Glauben heißt nachfolgen. Und nachfolgen heißt sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Jesus sagte den Menschen, folge mir nach. Der Steuereintreiber, Matthäus, sitzt am Straßenrand. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und wäre Matthäus nicht aufgestanden und Jesus gefolgt, dann hätten wir heute kein Matthäus-Evangelium. Und Menschen, die sich von Jesus rufen lassen, die stehen auf und bewegen sich ihm hinterher. Glaube ohne Nachfolge ist Unsinn. Menschen sagen, ich glaube, aber in meinem Herzen, so tief, tief, tief da drin, so, dass meine Oma nicht mal meine Mama es merkt oder meine Oma. Ich glaube so tief, tief, tief in mir drin, aber der Nachbar weiß nichts. So ein Unsinn. Wenn du an Jesus glaubst, wird das jeder wissen. Auch dein Kanarienvogel wird es wissen, weil du jetzt anfängst zu singen. Und der Kanarienvogel bleibt still und schüchtern, weil wahrscheinlich du nicht so schön singst wie er. Er kriegt Schock fürs Leben, kann dann wieder nie wieder singen, weil du schief singst. Nein. Aber du wirst anfangen zu singen, du wirst anfangen, deine Freude zum Ausdruck zu bringen. Menschen werden es merken, was ist mit ihm los? Amen. Weil du dich bewegst im Glauben. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8, ich möchte das lesen und ganz, ganz bekannte Verse. Lass uns das einschalten. Sondern, sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So, das haben die Jünger gehört. Ihr werdet die Kraft empfangen. Und davor, wenn du liest, reden sie von irgendwelchen Thronen, Sessel. Die sagen, hey Jesus, ist das nicht die Zeit, wo du uns auf die 12 Throne, auf diese 12 Sessel sitzen lässt, damit wir die Israels Stämme richten können? So war das war ihr Ziel, das war ihr Traum. Wir setzen uns jetzt schön brav hin und Jesus mit uns in der Mitte. Und so sitzen wir alle auf unseren 12 Thronen. Oh, das war das Ziel von den Jüngern. Und Apostel heißt eigentlich Gesandter. Jesus sagt hier, ihr werdet meine Zeugen sein. Und er gebraucht hier dieses Wort senden. Senden bedeutet gleich Apostel sein, Gesandter. Aber sie wollten nicht Apostel werden, sie wollten lieber auf den Thron sitzen. Das war ihr Ziel. Und genau das wollen auch viele Christen heute. Die würden lieber einfach so das genießen, was Gott schon bereits gemacht hat. Oh, Gott hat schon bereits alles gemacht. Er möchte sein Königreich auf der Erde ausmachen, richten. Oh, das ist doch das sehr Schöne, was wir als Christen möchten, dass der Reich Gottes auf der Erde anfängt zu wirken. Aber bitte ohne mich, ich bin zu beschäftigt. Und man will seinen Platz im Himmel, natürlich. Jeder möchte einen Platz im Himmel. Das ist unser Wunsch, da zu sein, wo Jesus ist. Und deswegen geht man auch sonntags brav zum Gottesdienst. Oder nicht? Ja, ich gehe zum Gottesdienst, ich weiß, Gott wird für mich dann einen Platz im Himmel reservieren. Nein, deswegen nicht. Und dieser Stuhl im Himmel, der soll natürlich auch nicht schlechter sein als beim Nachbarn. Deswegen lasse ich mich taufen. Deswegen? Nein. Und die Jünger Jesu, die träumten von diesen 12 Sesseln im Himmel. Sie haben noch nichts für Jesus gemacht, aber sie wollten schon bereits da sitzen im Himmel und richten. Und Jesus gibt ihnen so einen heiligen Tritt ins Hintern, weißt du, so einen kräftigen Tritt ins Hintern und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Aber zuerst werdet ihr die Kraft empfangen. Und er weckt sie einfach auf. Er sagt, ey, ihr werdet die Kraft empfangen. Ihr werdet nicht in den Kirchen rumsitzen, sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das griechische Wort hier, Zeugen, heißt Märtyrer. Märtyrer. Wenn Jesus ihnen noch gesagt hätte, dass sie für ihn sterben werden, da wäre wahrscheinlich ein Aus für alle. Aber sie wollten eigentlich nicht von dem, was Jesus hier sagte. Und so musste Jesus ihnen diesen heiligen Tritt ins Hintern geben. Direkt von Jesus haben sie einen Tritt bekommen. Ey, manchmal brauchen wir so einen Tritt. Glaubst du nicht? Ich habe das auch gebraucht. Und das war nicht so ganz schön. Manchmal brauchen wir das. Mein Mentor sagte mir immer wieder, wer predigt heute auf der Straße? Dann schaute er auf uns, wir waren da ein Team, und sagte, Henry, du wirst predigen heute. Oh Mensch, ich schon wieder. Dann gehen wir zum nächsten Straßenblock. Wir haben in Russland und in anderen Ländern gepredigt auf der Straße. Und dann, wer predigt hier in diesem Straßenblock? Dann sagt er wieder, Henry, du. Was? Ich schon wieder. Okay, predige ich wieder. Dann drittes Mal. Ich versuche schon die Flyer zu verteilen. Einfach Flyer zu verteilen. Ich gehe einfach ganz weit weg. Und er schreit schon wieder, hey, wo bist du, Henry? Komm, du musst predigen. Aber ich versuche doch, die Flyer zu verteilen. Nein, du musst predigen. Er gab mir so einen heiligen Tritt immer wieder ins Hintern. Hey, das war nicht so bequem. Hey, aber das war das, was mich auch zu einem Prediger gemacht hat. Und du brauchst ab und zu auch einen Tritt ins Hintern, wenn dir auch nicht so passt. Und Jesus sagt, geht, geht. Aber es ist doch viel bequemer zu sitzen. Ja, aber Jesus sagt, geht. Und sie blieben in Jerusalem. Sie haben nicht auf Jesus gehört. Da steht weiter, ihr werdet in der ganzen Welt meine Zeugen sein. Aber sie blieben alle in Jerusalem sitzen, alle 12. Also sie haben nicht auf Jesus gehört. Und dann kam noch ein Tritt ins Hintern. Und das war die Verfolgung. Da mussten sie raus. Kannst du noch mal einblenden? Da mussten sie raus. Und sie gingen tatsächlich bis an das Ende der Erde, nach Indien, nach Russland hinein. Diese Apostel kamen mit ihren zwei Füßen, so weit, wie wir das nicht vorstellen können. Aber das war die Kraft des Heiligen Geistes, die sie angetrieben hat. Und Jesus sagte, geht, aber bevor ihr gehen werdet, müsst ihr, braucht ihr die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Voraussetzung. Und das möchte ich dir heute aufs Herz legen. Bete für die Kraft des Heiligen Geistes. Du brauchst es. Du brauchst es. Wenn du gesund, sportlich sein willst im Glauben, dann bete für die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was dich zu einem Sportler im Glauben macht. Das ist das, was dich ans Ziel bringt. Mein Lieber, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Du erwartest etwas von Gott oder Menschen. Deine Erwartungen werden nicht erfüllt. Und dann bist du enttäuscht. Lass uns noch eine Bibelstelle lesen. Markus 1, 37 und 38. Da war eine Enttäuschung. Das braucht jemand hier, also hör gut zu. Kannst du bitte lesen? Hast du ein Mikrofon? Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Weiter? Und er spricht zu ihnen, lass uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Die Jünger sagten, bitte zurück. Jedermann sucht dich. Und das klingt so wie ein, als eine so Herausforderung. Hey, Jesus, was soll das? Warum sitzt du hier? Warum bist du hier? Jedermann sucht dich. Und er sagte aber, nächstes Vers, lass uns in die umliegenden Dörfer gehen. Also, wir gehen jetzt weiter. Ich gehe nicht mehr zurück. Und da waren doch viele Menschen tatsächlich, die ihn gesucht haben, die Heilung brauchten, die Hunger hatten, die irgendein Problem hatten. Und sie wollten etwas von Jesus. Aber Jesus sagt, nein, wir gehen weiter. Und diese Menschen, die da waren, die waren natürlich enttäuscht. Weißt du, Jesus enttäuscht manchmal Menschen, Er gibt vielen von uns. Er gibt uns auch viel das, was wir auch von ihm bitten. Aber es gibt auch Sachen, wo wir enttäuscht werden. Und das ist aber auch kein Problem. Menschen werden enttäuscht. Und man muss auch Menschen manchmal enttäuschen, denn sie sind getäuscht worden. Sie wurden getäuscht. Und man muss sie heißt wegnehmen, enttäuschen. Du musst ihnen diese Täuschung wegnehmen, damit sie die Wahrheit erkennen und sehen können. Denn sie haben falsche Erwartungen gehabt, deswegen muss man sie enttäuschen. Und ich weiß so gut, dass man niemals versuchen soll, den Menschen, allen Menschen zu gefallen. Das wird dir niemals gelingen, das kannst du vergessen. Menschen sind Menschen und manche Menschen werden immer mehr erwarten, als du geben kannst. Und du wirst dran kaputt gehen, aber sie werden trotzdem nicht zufrieden sein. Das ist die bittere Wahrheit. Und deswegen hat Jesus oft die Menschen enttäuscht. Er war nicht interessiert, alle Menschen zu befriedigen. Halleluja. Auch wenn du ein anderes Bild von Jesus hattest bisher, sei getrost, Jesus ist gut, er liebt uns, ja. Aber er wird uns ab und zu enttäuschen. Und er war nicht interessiert, jedermann zu befriedigen. Er sagte sogar, wehe euch, wenn alle Menschen über euch Gutes sagen. Uhu. Wehe euch, wenn jedermann über dich Gutes sagt. Warum? Hä? Wieso? Ja, weil du lebst offensichtlich nicht in der Wahrheit. Weil du jedem nach dem Mund redest. Jeder ist so glücklich mit dir. Jeder ist so zufrieden mit dir. Mit jedem kommst du so gut aus. Ja, dann hast du ein Problem. Dann lebst du nicht in der Wahrheit. Hä? Ja, so ist es. Wehe dir, wenn du keinen enttäuscht, würde ich sagen. Enttäusche die Menschen. Aber richtig. Sag Nein zu den Menschen. Und Gott wusste, Jesus wusste, wie das geht, diese Kunst. Es gibt heute auch viele Pastoren, die den Menschen nach dem Mund reden, um ja keinen zu enttäuschen. Das wäre aber fatal für die Menschen, die sie auch hören. Ist fatal, ist ein Problem. Weil dann hören die nicht die Wahrheit, sondern das, was ihnen so kitzelt hier an den Ohren. Und dann sind sie alle zufrieden und so glücklich mit dem Pastor. Das war aber eine schöne Predigt heute, so ein Honig um die Ohren geschmiert. Mag sein, aber das kann auch ein Gift sein, nicht Honig, für deine Seele. Und Jesus sagt, geht hin, ich werde mit euch sein. Und nur wenn du mit Gott gehst, wirst du die Kraft haben, bis zum Schluss zu kommen. Wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes gehst, dann hast du tatsächlich die Kraft. Was ist die Kraft? Isaac Newton hatte so eine geniale Formulierung gefunden für die Kraft. In der Physik heißt es Newton-Gesetz, zweite Newton-Gesetz heißt, Masse mal Beschleunigung ist gleich Kraft. Masse mal Beschleunigung. Dann hat jemand Kraft. Weißt du, die Kraft ist, wenn die Masse sich bewegt. Wenn du als Christ sich bewegst, angetrieben von dem Heiligen Geist, dann hast du Kraft, dann bist du Kraft in Person. Halleluja. Kraft, die dich antreibt, das muss der Heilige Geist sein. Man bekommt Beschleunigung auch durch einen Tritt ins Hintern. Gell? Mama sagt, geh schnell dein Zimmer aufräumen. Tritt ins Hintern, dann gehst du, räumst auf, am nächsten Tag musst du noch einen Tritt bekommen. Ne? Weil du selbst nicht diesen Antrieb hast, dein Zimmer aufzuräumen, deinen Schrank aufzuräumen, du brauchst immer wieder einen Tritt. Du. Oh, okay, ich gehe schon. Vielleicht brauchst du drei Tritte. Kennt ihr das, ja? Nein, du nicht, nein. Ja, aber vielleicht erkennst du dich doch. Und wenn du in der Bewegung bist, dann hast du Kraft, aber du bekommst einen eigenen Antrieb, einen Motor, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes bekommst. Und dann hast du tatsächlich die Kraft. Weil jeder kann sich bewegen, wenn man ihn anschiebt. Aber nicht lange. Amen. So, ich brauche den Antrieb. Der Zug bewegt sich und wir sagen, der Zug fährt. Stimmt es auch. Aber solange die Lokomotive vorne Antrieb hat, der restliche Zug ist nur eine Masse. Und die bleibt stehen und verrosten, wenn die Lokomotive fällt. Du brauchst Lokomotive da vorne. Ein Ziel, aber ein Antrieb. Man kann Ziel haben, aber niemals ankommen, weil man nicht die Kraft hat dazu. Und die Kraft von Gott, die ist da. Gott ist da und Gott ist gut. Und der Heilige Geist ist da, um dich zu erfüllen mit seiner Kraft. Wenn du zu Gott sich nicht selbstständig bewegst, dann hast du keine Kraft. Wenn du sich selbst nicht zum Gebet bewegst, dann hast du keine Kraft. Wenn du von sich aus selbst nicht den Dienst willst, kann dir keiner aufzwingen und dann hast du auch keine Kraft. Wenn du dich nicht bewegst zum Gottesdienst am Mittwoch, hast du keine Kraft. Okay, und dazu brauchst du den Heiligen Geist, den Antrieb in dir. Nicht dein Hauskreisleiter. Der ist auch gut und der meint es gut mit dir, wenn er dich anschiebt und sagt, hey, komm wieder. Aber du sollst den Antrieb in sich selbst haben. Das ist das, was Jesus hier meint. Ihr werdet meine Zeugen sein. Aber zuvor, davor musst du den Heiligen Geist in dir haben. So viel Kraft von Gott. Und dann hast du auch die Ausdauer. Weil viele fangen gut an, aber werden niemals zu Ende, zum Schluss kommen. Viele fangen gut an, aber bleiben auf der Strecke. Sie werden müde. Sie werden irgendwann enttäuscht. Sie werden irgendwann Zweifel bekommen. Aber seitdem ich mich bewege mit Jesus, seitdem ich mich bewege, bewege ich mich mit dem Heiligen Geist. Das war der Start, die Taufe im Heiligen Geist. Und das ist das, was wir gesungen haben. Jederzeit, jederzeit schau ich auf dich. Jederzeit, jederzeit bist du nah. Der Heilige Geist muss nah sein, damit du sich bewegst. Jeden Tag, jederzeit schauen wir auf ihn. Und diese Nähe zu ihm treibt dich an. Treibt dich an, treibt dich an, treibt dich an. Und ich brauche keinen, der mir einen Tritt ins Hintern gibt. Das war früher, aber jetzt nicht mehr. Gott sei Dank. Ich bewege mich schon seit 33 Jahren im Dienst als Prediger. Seit 20 Jahren als Pastor, seit 17 Jahren diese Gemeinde gegründet. Und ich brauchte keinen, der mir sagt, hey, du musst das tun. Komm, du sollst das tun. Und wir haben vieles getan als Ehepaar, aber keiner sagte es, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Nein, weil wir die Kraft in uns haben durch den Heiligen Geist. Und das ist die Kraft. Wenn du heute einen Lobpreisleiter brauchst, damit du hier klatschst oder damit du Hände hoch erhebst zu Gott, wenn du Lobpreis hier brauchst, um Gott anzubeten, dann hast du keine Kraft in dir. Du brauchst keinen Lobpreisleiter, keine Musik, nichts überhaupt, um Gott anzubeten. Meine schönste Anbetungszeit geschieht überhaupt ohne irgendeine Band oder irgendeine Musik. Das ist nur einfach ich, meine Gitarre, drei Akkorde, die ich kenne, und das reicht mir völlig aus. Auch nicht mal Gitarre brauche ich. Gott anzubeten. In deinem Zimmer, allein. Da kommt die Kraft des Geistes. Da bekommst du plötzlich diese Gänsehaut. Da ist er, da kannst du ihn spüren. Gott ist da, in deinem Zimmer. Das ist, was uns bewegt, immer wieder zum Dienst, zum Lobpreis. Nicht die anderen, nicht der Prediger hier, nicht irgendjemand, sondern du hast einen Antrieb in dir. die Kraft des Heiligen Geistes. So, das ist das, was mich bewegt, sportlich glauben. Wir sollen sportlich glauben. Dazu brauchst du Heiligen Geist. Sei ein Kämpfer in Jesus. Weißt du, nur die Kämpfer werden auch schlussendlich ankommen. Nur diejenigen, die auch durch ihre Zweifel, durch ihre Müdigkeit, durch irgendwelche Enttäuschungen durchkommen ans Ziel. Solche Menschen, die von Natur aus Kämpfer sind, werden auch den Himmel erreichen. Jesus sagt, glückselig sind die Sieger. In Offenbarung steht es, jeder, der im Himmel ankommt, ist ein Sieger. Und jeder, der kämpft, wird auch siegen. Ich würde euch gerne ein paar Geschichten noch erzählen, aber ich überlasse es dem Heiligen Geist, damit er euch das erzählt in eurem Herzen, in ihren Herzen.